SWR 2. Dschungel für Kinder. Götter, Mumien und Pharaonen. Eine Märchenreise ins alte Ägypten. Eine Sendung von Elisabeth Findeis und Günther Maurer. Da ist aber mächtig was los. Die Musik klingt orientalisch. Nach Abenteuer und Tausenden einer Nacht. Auf jeden Fall anders als bei uns. Viele Autos, Hupen und Stimmen durcheinander. Und was passiert, wenn ich mir das normal anhöre? So zum Beispiel. Das muss wohl eine größere Stadt sein. Logisch, wenn so viel Lärm und ein so großes Stimmengewirr zu hören sind. Die Sprache habe ich schon mal gehört, aber verstehen kann ich gar nichts. Da werde ich Hilfe in Anspruch nehmen. Legt los, ich höre. Es handelt sich um Arabisch. Gesprochen im Nahen Osten, dem sogenannten Morgenland oder Orient. Unter anderem in den Ländern Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten, Jordanien, in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, im Oman und im Sudan. Marokko, Libyen, Jordanien, Saudi-Arabien. Das sind aber ganz schön viele. Arabisch wird von ca. 200 Millionen Menschen gesprochen. Das ist die arabische Sprache, die wir heute sprechen. Aber kann man besser so erklären, sagen wir, wir sprechen die arabische Sprache in den ägyptischen Dialekt. Und da können wir sagen, was ich hier rede, können die Araber in Saudi-Arabien, in Algerien, in Marokko, in Emiraten, in Irak, in Sudan, alle diese Länder verstehen diese arabische Sprache. Und da gibt es Umgangssprache und Hocharabisch. Wenn wir mit den anderen arabischen Ländern reden, dann benutzen wir die hocharabische Sprache, sodass sie alle verstehen können. Jetzt weiß ich auch, wo ich das alles schon mal gehört habe. Bei meinem Freund Moses Abdel Aziz. Er lebt in Kairo, der Hauptstadt von Ägypten. Mein Name ist Moses Abdel Aziz, und ich bin 54 Jahre alt. Und ich habe die Masriyat und die Lüge der Almanie gelernt. وأنا حالياً بعمل كمرشد سياحي وأنا كمان كاتب. Mein Name ist Mohsen Abdelaziz, Künstlername Moses. Ich bin 54 Jahre alt. Ich habe Germanistik und Ägyptologie studiert und arbeite jetzt als Reiseführer, deutschsprachiger Reiseführer und auch Schriftsteller. Nun ja, wir könnten Moses doch mal besuchen. Dann kann er uns an Ort und Stelle etwas über seine Heimat und ihre Geschichte erzählen. Ich wohne in Mahdi. Das ist ein Vorort Kairos, südlich der Stadt Kairo. Die Stadt Kairo, die wurde 961 nach Christus gegründet. Ägypten, Republik im Norden Afrikas. 78 Millionen Einwohner. Etwa dreimal so groß wie Deutschland. Hauptstadt Kairo. Der Nil ist die Lebensader. Entlang des Flusses dicht besiedeltes Ackerland, ansonsten 80% Wüste. Die arabische Wüste im Osten, die libysche im Westen. Von Deutschland aus ist man mit dem Flieger ja wahrscheinlich 4,5 Stunden unterwegs in das Land am Nil. Beste Reisezeit zwischen Oktober und Mai. Danach zu heiß. Mit Temperaturen von bis zu 50 Grad im Schatten. 50 Grad? Im Schatten? Na okay, dann würde ich mal sagen, nicht im Sommer. Empfehle die W-Liste. Was sollte im Reisegepäck sein? Welche Impfungen sind nötig? Welcher Sonnenschutz? Reiseapotheke. Welche Einreisebestimmungen gibt es? In welcher Währung wird bezahlt? Landung auf dem Flughafen von Kairo, der Hauptstadt Ägyptens. 18 Millionen Menschen leben hier. Viermal so viele wie in Berlin. Vom Flughafen geht's mit dem Taxi zum Hotel. Und wie? Das Tempo ist atemberaubend und der Verkehr auch. Überall hupende Autos. Totales Chaos. Jeder fährt, wie er will, vor allem aber schnell. Und mit Musik. Und der Lärm hört sich für uns ziemlich gefährlich an. Der Verkehr funktioniert aber gar nicht mal so schlecht. Gehupt wird, damit der neben oder vor dir eine Lücke lässt. Gehupt wird aber auch im Stau, wenn sich gar nichts mehr bewegt. Und das passiert oft in dieser Riesenstadt. Tja, nicht umsonst heißt es hier, dass die Hupe wichtiger sei als das Lenkrad. Im Hotel wartet bereits Moses auf mich. Und ich bin froh, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Nach der etwas anstrengenden Reise entführt mich Moses gleich in die Welt der arabischen Märchen und Mythen. Die arabischen Märchen, die oft auch bei uns erzählt waren, Aladdin und die Wunderlampe, fliegender Teppich, der kleine Finger oder der Zwerg. Da gibt es auch Märchen wie Ali Baba und die 40 Räuber. Das alles so war bei uns sehr üblich, bei diesen Gelegenheiten zu erzählen. Moses kennt aber noch eine ganz spezielle Geschichte und die hat er auch aufgeschrieben. Das Buch behandelt zuerst Entstehung der Welt und Götter. Das heißt am Anfang, wie die Welt entstanden ist und wie die Götter nacheinander gekommen sind, wie sie danach, genau wie die Menschen gelebt haben, wie sie gegeneinander gekämpft haben, wie bei ihnen der Hass und die Liebe. Und so klingt der Beginn der Geschichte von der Entstehung der Welt auf Arabisch. نشأت العالم قبل بداية نشأت العالم. Vor der Entstehung der Welt gab es nur Finsternis und alles war in Dunkelheit getaucht. Da erschien ganz am Anfang der Gott der Götter, der Einzige. Er war da und es gab nichts vor ihm und nichts nach ihm. Er schuf sich aus sich selbst und sein Name war Atum. Sein Platz war in der unergründlichen Weite, im Nichts. وكما اعتقد المصري القديم في بدايه الخلق كان لا يوجد الا ظلام وظلام مطلق. Alles was er in seinem Herzen erdachte, sprach seine Zunge als Befehl aus und sofort geschah, was er ausgesprochen hatte. So wollte Atum das Licht erscheinen lassen und als er das Wort kaum ausgesprochen hatte, entzündete sich augenblicklich eine riesige helle Flamme in seiner Hand. Diese Flamme erhellte das bis dahin große Dunkle. Dann beschloss Atum, der Flamme den Namen Re zu geben und nebenbei formte er sie noch zu einer Scheibe. Re war ein weiterer Gott, und zwar der des Lichtes und der Finsternis. Nun hatte man also Tag und Nacht. Atum wollte aber noch mehr erschaffen. So griff er sich mit seiner rechten Hand ein Bündel des Lichts, pustete darauf und auf einmal schossen viele engelsgleiche Wesen daraus hervor. Das waren die Herrscher der von Atum erschaffenen Elemente. Mit der linken Hand jedoch nahm Atum sich ein Bündel der Dunkelheit, pustete erneut und aus dem Dunkel kamen Dämonen, Teufel und Skorpione. Und da alle die von ihm erschaffenen Wesen ja irgendwo leben mussten, erschuf Atum noch die Unterwelt und das Paradies. Die Unterwelt verlegte er in die Dunkelheit und das Paradies nach oben, ins Licht. Zu guter Letzt postierte er ein paar Wächter davor. Es gab damals auch schon ein paar Spielregeln. Um ins Paradies zu gelangen, musste man zuerst die Unterwelt durchqueren. Nur wer sich der Zufriedenheit des obersten Gottes Atum gewiss sein konnte, das heißt, wer ein ordentliches Leben gelebt hatte, durfte ins Paradies eintreten. Wer nicht, der blieb in der Unterwelt. Die war ein ziemlich unangenehmer Ort. Es war enorm heiß und auch die dortigen Wächter schwitzten fürchterlich. Deshalb baten sie Atum um Gnade, dass er doch etwas gegen diese Hitze tun möge. Atum hatte Gnade und schuf einen riesigen Ozean mit dem Namen Urgewässer, was den Wächtern endlich Kühlung und Linderung brachte. In das Urgewässer warf Atum einen großen Klumpen Ton. Der wuchs und wuchs und tauchte in der Gestalt eines Hügels aus der Feuchtigkeit wieder auf. Der oberste Gott gründete auf dem Hügel die Erde mit dem Namen Geb. Geb, die Erde, war ein großer, wunderbarer Gott. Doch als er nach oben blickte, begann er sich ganz furchtbar zu ängstigen. Über ihm war nichts als große Leere. So wünschte er sich von Atum einen Schutz. Und Atum in seiner Größe tat ihm diesen Gefallen. Er schuf die Herrin des Himmels, Nut, die ihren Körper lang ausstreckte und die Erde an beiden Enden mit Händen und Füßen festhielt. Verschmolzen zu dieser Einheit waren Himmel und Erde mit tiefer Zufriedenheit erfüllt. Spannend. Und so viele Götter? Ist diese Schöpfungsgeschichte in Ägypten so bekannt wie bei uns die Bibel? Heute die Göttergeschichte ist nur bekannt in der Schule, bekannt, wenn man so sich mit der ägyptischen Mythologie oder ägyptischen Geschichte so beschäftigt. Wohl es einige Namen der Göttinnen oder Götter doch in dem normalen täglichen Leben zu erwähnen, wie die Isis, Göttin der Magie, oder Osiris oder der Sonnengott Ra. Isis, Osiris und Ra. Und das sind nur ein paar Namen. Moses erklärt gleich noch genauer, wie das so war mit den Göttern im alten Ägypten. Der Gott aller Götter, das ist Atum oder Atum. Atum oder Atum, das heißt in Deutsch das Verborgene. Wenn wir das Verborgene in Altägyptisch übersetzen, da kommt das Wort Amun. Amun, das heißt das Verborgene und das bezieht sich auf Atum, der oberste Gott. Und wie viele Götter gab es so ungefähr? Damals gab es so um 1800 Götter. 1800. Sie haben Namen, sie haben Familien, verzweigen sich in vielen verschiedenen Richtungen. Da gibt es richtigen so Stammbaum für die Götter. Damals, das war vor mindestens 5000 Jahren, ungefähr 3000 Jahre, bevor unsere Zeitrechnung begann. Aber wie hat man das alles rausgefunden, wenn das alles doch schon so lange her ist? Nun, das ist der Job der Archäologen. Die buddeln in den Überresten uralter Kulturen. Archäologie. Altertumskunde. Wissenschaft des Altertums und anderer früher Hochkulturen. Soweit sich diese aus Denkmälern, Ausgrabungen und Schriftquellen erforschen lassen. Das, was die Archäologen ausgegraben haben, untersuchen dann die Wissenschaftler, die für bestimmte Gegenden und Kulturen zuständig sind. In unserem Fall die Ägyptologen. Ägyptologie. Erforschung des ägyptischen Altertums von der Frühgeschichte an. Vom Alten Reich, ca. 3500 vor Christus, bis in die heutige Zeit. Okay, die Ägyptologie befasst sich also speziell mit Ägypten und seiner Geschichte. Und das heißt, dass die Ägyptologen natürlich auch die Hieroglyphen lesen müssen. Hieroglyphen. Die altägyptische Schrift besteht aus Schriftzeichen mit bildhaftem Charakter. Sie wurden von ca. 3000 vor Christus bis 330 nach Christus verwendet und wurden meist für Inschriften auf Tempeln, Palästen und Pharaonengräbern benutzt. Sie waren also in Stein eingearbeitet. Heute kennt man ca. 6000 verschiedene Hieroglyphenzeichen. Ein Glück, dass es die Ägyptologen gibt und dass die die Hieroglyphen entziffert haben. Sonst wüssten wir heute nicht, wie es mit den Göttern weitergegangen ist. Und mit der Entstehung der Welt. So blieb es eine ganze Zeit lang mit der von Atum erschaffenen Welt. Bis auf den Tag, an dem er, der oberste Gott, niesen musste. Dabei erschuf er den Gott Shu, und Shu wurde der Gott der Luft. Atum, schlau wie er war, setzte ihn genau zwischen Himmel und Erde. Das war gut gewählt, doch Shu hatte ein paar Extrawünsche, zum Beispiel Morgentau. Den wollte er für sich alleine haben. Und eine Frau. Und so entstand die Göttin Tefnut. Eines darf man nicht vergessen. Die anderen Götter waren nicht so mächtig wie Atum, denn sie waren nur seine Wörter und sie existierten nur durch seinen Willen. Jede wichtige Aufgabe in der Welt übernahm ein anderer Gott. Aber diese Götter verhielten sich wie Menschen. Sie aßen, tranken, stritten sich und sie liebten sich auch. Zu allerletzt pustete Atum nochmals auf die Erde und erschuf damit die Menschen und mit ihnen alles Leben auf der Welt. Oben am Himmel fehlte Atum aber noch etwas und so erschuf er den Mond mit dem Namen Chons, der sich alles da unten in Ruhe anschauen konnte. Damit war die Schöpfung endlich vollbracht. Trotz der vielen Götter hört sich die ägyptische Schöpfungsgeschichte doch ähnlich an wie die biblische Geschichte bei uns Christen, als Gott die Welt erschaffen hat in 7 Tagen. Moses allerdings kennt die ägyptische Geschichte vom Marktplatz. Das ist eine uralte Tradition. So bei uns, bei dem Hauptmarkt, da gab es so immer Mitte der Stadt ein ganz großes Markt. Und in der Mitte vom Markt, da ist es so eine Stelle, ein Platz, wo am Abend die Leute zusammentreffen und sich unterhalten. Da gab es so damals einen Märchenerzähler. Wahua, allazi yahki an al-Khurafat. Haki al-Khurafat. Aw al-Haki. So heißt es in Arabisch. Und dieser al-Haki, der Märchenerzähler, war nicht so einfach alleine eine Sache zu erzählen, nein, begleitet von einer Kapelle. Diese Kapelle haben Musik gespielt und hat sein Märchen in Rhythmus wie ein Gesang erzählt. Das heißt, zusammen Kapelle, Musik spielen und er erzählt sein Märchen wie ein Lied. Da war sehr viel Publikum. Sie haben ihn sehr geliebt. Die ägyptische Schöpfungsgeschichte kennt man bei uns kaum. Die Pyramiden aber sind die Wahrzeichen des Landes. Sie entstanden im Alten Reich vor ungefähr 5000 Jahren. Die Geschichte Ägyptens wird von den Historikern in das Alte und das Neue Reich eingeteilt. Pyramiden, das ist ein ganz großes Rätsel. Heute immer noch größte Rätsel, womit die ganze Welt sich beschäftigt, sind die Pyramiden. Eine Pyramide wie die Cops-Pyramide, riesig groß. Die Arbeiter brauchten 1.600.000 Steinblöcke, um sie zu bauen. Da denken wir, Pyramiden gebaut, um Grab zu werden. Da warum haben sie 1.600.000 Blöcke gebraucht, um ein Grab zu bauen? Warum diese große Mühe? Ist das wirklich ein Grab? Ist das nur für eine einzige Person? Doch, wie wir es wissen, eine Pyramide nur für eine einzige Person. Das ist der Pharao. Nichts mehr. Aber warum Pharao wollte so etwas so gigantisch, um ein Grab zu haben? Und das ist so zu bestreiten. Viele Wissenschaftler sind der Meinung, dass diese Pyramide sehr viele Rätsel hatte und dass ihr Sinn nicht nur als Grab, sondern was anderes. Und da haben sie viele Experimente gemacht. Als Beispiel, ein der berühmten Ingenieure, der in der Grabkammer von der ersten Pyramide gekommen ist und wollte einen Test machen. Da ist er in einer bestimmten Stelle von der Grabkammer gestanden und hat da drinnen so Rasierklinge so gebracht, die man sehr viel benutzt hatte, die nicht mehr zu benutzen sind. Die waren nicht mehr scharf. Er hat sie innerhalb dieser Pyramide in der Grabkammer an einer bestimmten Stelle gelegen und nach einer Woche kam zurück, hat er gefunden, dass sie schärfer geworden sind, dass man sie wieder benutzen könnte. Ein anderer Wissenschaftler hat so Milch in der Pyramide so ausgesetzt. Nach ein paar Wochen hat gefunden, dass diese Milch nicht sauer, sondern setzt sich in Joghurt um. Und wie groß ist so eine Pyramide? Die größte Pyramide hat eine Höhe von ungefähr 148 Meter. 148 ist die größte. Und eine Seitenhöhe von 184 Meter und hat so eine Grundmauer von 220 Quadratmeter. Das muss man sich mal vorstellen. Eine Pyramide ist so groß, als würde auf einer Fläche von 2 Fußballplätzen ein Hochhaus stehen, das 148 Meter hoch ist. Wie lange haben die alten Ägypter damals daran gebaut? Und haben die Archäologen in den Hieroglyphen darüber was gelesen? Die Arbeiter haben ungefähr 75 Jahre gebraucht für den Bau der ersten Pyramide. Das heißt, ein Lebenslang. Die erste Cheops, das ist der Name von dem Pharao Cheops, die ist hier bei uns in einer Provinz, heißt Giza. Und Und das ist die größte Pyramide von Giza. Und die Cheops, das ist der Name des Pharaos, der diese Pyramiden bauen ließ. Wenn der Pharao vor Fertigstellung der Pyramide verstarb, wurde sie von seinem Nachfolger als Grabstätte für den Vorgänger benutzt. Dann wurde meistens noch mal ein bisschen umgebaut. Jeder Pharao wollte etwas Eigenes, Besonderes. Stellt sich die Frage, wie viele Arbeiter waren denn dazu nötig, so ein gigantisches Bauwerk zu errichten? Man denkt an zwischen 100 und 150.000 Arbeiter. Wir haben eine große, riesige Arbeiterstadt am Fuße der Pyramiden entdeckt. Da brauchten sie eine mächtige Verwaltung, um das alles zu regulieren. Die Steine, die Blöcke, die sie gebraucht für den Bau der Pyramiden, haben sie von einem Gebirge, heißt Mukattam-Gebirge, also im Osten der Stadt Kairo. Und das Transportieren dieser Blöcke, das war auf dem Nil. Sie haben große, gigantische Schiffe benutzt. Die Pyramiden hatten einen ganz speziellen Zweck. Sie dienten als Grabstätten der Pharaonen. Die gottgleichen Könige im alten Ägypten waren Herrscher über Leben und Tod und hatten totale Macht über ihr Volk. Cheops, Echnaton, Tutanchamun, Nofretete und Ramses sind die bekanntesten Pharaonen. Als Zeichen ihrer Macht trugen sie Krone, Zepter, Schwert und einen langen künstlichen Bart, den sogenannten Zeremonialbart. Der war nicht echt, sondern wurde zu festlichen Anlässen angelegt. Die pharaonische Zeit ging von 3500 vor Christus bis ungefähr so 641 nach Christus, als die Araber kamen und den letzten Pharao vom Lande rausgebracht haben. Das waren die römischen Kaiser. Der wohl bekannteste Pharao jedoch war Tutanchamun, dessen goldene Totenmaske habt ihr vielleicht schon mal auf einem Bild gesehen. Die Pharaonen wurden nach ihrem Tod einer speziellen Prozedur unterzogen. Man hat sie einbalsamiert und als Mumien bestattet. Da gibt es viele Gruselgeschichten darüber. Mumie. Ein durch physikalische oder chemische Behandlung in seiner Form erhaltener Leichnam. Machbar durch Sauerstoffentzug, extreme Trockenheit oder Kälte und Chemikalien. Pharaonen wurden im Alten Reich einbalsamiert für die Reise ins Reich der Toten. Wieso hat man sowas gemacht? Was war der Sinn? Die alten Ägypter glaubten, dass die Seele nach dem Tod eines Menschen den Körper nur vorübergehend verlässt und wieder zurückkehrt. Aber nur, wenn der Körper gut erhalten ist. Daher unternahmen sie alles, um den Verfallsprozess nach dem Tod aufzuhalten. Die perfekte Mumie sollte möglichst lebendig aussehen. Den Königen wurden für ihr Leben im Jenseits viele nützliche Dinge und wertvolle Gegenstände mitgegeben. Sogar riesige Schiffe wurden neben einigen Pyramiden gefunden. Und wer hatte als Erster die Idee, überhaupt eine Pyramide zu bauen? Ja, einer muss doch den Anfang gemacht haben. Sehr viele Architekten in der Geschichte, in der ganzen Geschichte, war es so klar, dass der einzige Name, der erwähnt wird, der Name des Pharaos und keine andere. Der Pharao, das war der Oberste. Das heißt, keine Namen von Arbeitern oder von Ingenieuren erwähnt dürfen. Nur ein einziger Architekt, der sehr berühmt war und der von Pharao so hoch geschätzt war, sodass der Pharao seinen Namen extra auf dem Sockel seiner Statue reinmeißeln ließ. Das ist der berühmteste Architekt überhaupt in der ganzen Geschichte Ägyptens, Imhotep. Dieser Imhotep lebte ungefähr um 2850 vor Christus und das war der Bau von der ältesten Pyramide der ganzen Welt. Imhotep war aber nicht nur Architekt, sondern auch Arzt. Und wahrscheinlich war er auch der Designer eines bestimmten Zeichens, das ihr alle schon mal gesehen habt. Imhotep war nicht nur ein Architekt, sondern auch ein sehr berühmter Arzt, sodass er in der griechischen und römischen Zeit unter dem Namen von Aesculap bekannt war. Das ist ganz klar bei uns zu sehen im Süden des Landes in der Stadt Komumbu. Da Da gibt es dort einen Tempel, heißt Komombo-Tempel. Dieser Tempel geht zurück zu der griechischen und römischen Zeit. Und da sieht man ein ganz klares Bild an einer Wand, zeige das Bild von Imhotep als Esculap und wie der berühmte römische Kaiser, Kaiser Trajan, sich vor den Füßen kniet und verehrte den ägyptischen Architekt Imhotep und ihn anerkannt als Gott von Medizin. Stimmt, die Römer waren auch in Ägypten. Weiß man ja von Asterix und Kleopatra. Was aber hat Imhotep als Arzt so berühmt gemacht? 2850 vor Christus hat Imhotep ganz komplizierte Gehirnoperationen gemacht. Diese Mandeloperationen, also Mandel raus, das haben sie gemacht. Und wir haben erwähnt, dass sie damals gefährliche Krankheiten gehabt haben, die Imhotep hervorragend behandelt hatte, wie die Wurmen, die wir Medina-Wurmen nennen, die Muskulaturen bewohnt haben. Dann hat er so eine Art von Endoskop benutzt, um diesen Wurmen so mit Endoskop raus von Muskulaturen zu kriegen, ohne dass er große Schnitte aufmachen zu müssen. Endoskop haben wir in der letzten Zeit entdeckt. Und das Bild von Endoskop ist in Komombo-Tempel bei der medizinischen Tafel von Imhotep geschildert. Und wie genau hat er das damals angestellt? Die Endoskopie ist ja selbst heute noch ein kompliziertes Operationsverfahren. Ein Endoskop ist ein Gerät, mit dem man in das Innere von lebenden Organismen, aber auch technischen Hohlräumen hineinschauen kann. Das Bild von Endoskop ist so wie ein Nadel. Dieser Nadel hat eine Hacke und diese Hacke wird durch einen Knopf unten auf, am Ende vom Nadel auf und zugemacht. Und dass man dadurch auch gucken, sehen konnte. Da hat er so in die Muskulatur hineingeschoben und geguckt, wo der Kopf von dem Wurm, hat sie befestigt und dann um den Nadel rumgewickelt, Erfahrung, und umgewickelt, damit der Druck auf dem Kopf mehr kommt, dass der Wurm also nicht so sich befestigen. Als er so sie umgedreht, dann musste der Wurm sich rausziehen lassen. Hat sie rausgezogen, hochgehalten, da kam Symbol von Medizin, Esculapstab und Schlange. Und es ist kein Esculapstab und Schlange, das ist die Medina-Wurm mit dem Nadel von Imhotep. Der Esculapstab. An und in jeder Apotheke ist er zu finden. Schaut mal genauer hin, dann findet ihr sicher dieses Zeichen, auf dem eine Schlange sich um einen Stab windet. Aber nochmal zurück zu den drei Pyramiden von Gizeh. Da ist mir eine große Figur aufgefallen, die ich auch schon auf vielen Bildern gesehen habe. Eine sitzende Löwin mit einem Menschenkopf. Deswegen befindet sich am Fuße der drei Pyramiden direkt vor der zweiten Pyramide, also vor Chiffrenpyramide. Er ist als ein Torhüter vor den drei Pyramiden. Und wenn man den Sphinx in einem Bild sieht, glaubt man, dass der Sphinx riesig groß, riesiger als die drei Pyramiden. Aber wenn man in der Wahrheit das ganze Gelände sieht, dann sieht man, das ist doch ein Sphinx, aber kleiner als die drei Pyramiden. Die Sphinx. Circa 73 Meter lang, 20 Meter hoch, ungefähr 2700 Jahre vor Christus erbaut. Wurde aus dem Rest eines Kalksteinhügels errichtet. Die Sphinx galt als Bewacherin der jeweiligen Grabanlagen. Im Laufe der Jahrtausende hat die Sphinx von Gizeh einen Teil ihrer Nase sowie den Zeremonialbart verloren. Und ich habe gedacht, die Nase hätte der Obelix kaputt gemacht. Und wo bitte ist der sogenannte Zeremonialbart abgeblieben? Nase fehlt, aber nicht vom Obelix, sondern durch Naturprobleme. Und der Bart vom Sphinx befindet sich im Britischen Museum in London. Das natürliche Phänomen war ein Erdbeben. Die gibt es auch in Ägypten ab und zu. Apropos Museum. Mitten in Kairo steht das Ägyptische Museum. Dort befinden sich die meisten wertvollen Fundstücke, die bei den Ausgrabungen zum Vorschein kamen. Hier kennt sich Moses besonders gut aus, weil er selber Ägyptologe ist. Ist ganz in seinem Element und gerät ins Schwärmen. Ein der größten Museen der ganzen Welt. Es gibt kein anderes Museum in der Welt, der so viele Antiquitäten hat wie das Ägyptische Museum. Zum Beispiel geht die Stücke in dem Ägyptischen Museum zurück zu der Zeit von dem Pharao Mena. Als Beispiel, wir haben die älteste Tafel der ägyptischen Geschichte, heißt Mena-Tafel, die geht zurück 3500 vor Christus. Wenn man sie anschaut, dann kann man niemals sagen, dass sie so alt ist, weil die Bilder, die darauf sind und auch die Schriften, die sind so klar geschrieben, ganz exakt klar zu lesen. Ganz exakt und ganz gut erhalten. In der arabischen Sprache, die ja in Ägypten gesprochen wird, gibt es eine andere Schrift als bei uns. Wir lesen von rechts nach links und wir schreiben auch von rechts nach links. Und diese Schrift sieht auch komplett anders aus als unsere lateinischen Buchstaben. Alle arabischen Buchstaben sind Konsonanten. Nur haben wir drei Vokale. Das ist O und die I und die A. Andere Buchstaben, das heißt auch andere Aussprache. Gibt es auch einige Buchstaben, die bei uns geben und bei euch gibt es nicht, die bei uns gesprochen, bei euch nicht gesprochen werden. Und es ist schwierig für die Ausländer, dass sie sie aussprechen können. Sehr schwierig. Als Beispiel, da haben wir das Wort Omar. Omar. Da ist es ein A, kommt von der Kehle. Und das gibt es bei euch nicht. Da sagt ihr Amr oder Umr. Aber es ist A. Gibt es das Wort Ha. Ha. Da sagen wir zum Beispiel Humar. Und Humar heißt Esel. Aber wenn ihr das spricht, dann kommt jemand dazu, ein Hauch, da sagt ihr Humar. Ihr könnt es nicht so Ha, richtig Ha, so sprechen. Ha? Ha? Ich glaube, das kriege ich nicht hin. Das ist ein Imam, der zum Gebet aufruft. Man könnte sagen, dass er das tut, was bei uns die Kirchenglocken machen. Mehr als 90% der Ägypter sind Moslems. Der Islam ist die Staatsreligion. Islam, das ist ein arabisches Wort und bedeutet Frieden. Es gibt einige Unterschiede zwischen dem Christentum und dem Islam. Die islamische Religion ist auf 5 Säulen aufgebaut. Und weil Moses gläubiger Moslem ist, kann er genau erklären, was es damit auf sich hat. Um Muslim zu werden, musste man an 5 Kultpflichten glauben, was wir die Säule des Islams nennen. Nummer 1, das Bekennen, dass es nur einen Gott gibt und Mohammed Prophet des Gottes ist. Nummer 2, einmal im Leben die Stadt Mekka besuchen, was wir die Pilgerfahrt nach Mekka nennen. Einmal im Leben unter der Bedingung, dass wir gesund, nicht krank sind, dass wir genügend Geld haben, um diese Reise zu schaffen. Nummer 3, ein Monat im Jahr fasten, heißt Ramadan, ab Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Da darf man, wenn die Sonne aufgeht, nichts essen, nichts trinken und nicht rauchen. Absolut verboten. Muss man arbeiten, genau wie normal. Wenn die Sonne untergeht, dann darf man essen, trinken und alles. Nummer 4, die vierte Kultpflicht des Islams, das ist das Beten. Da müssen wir 5-mal pro Tag beten. Und beten dauert ungefähr so um 3 bis 5 Minuten pro Mal. Muss man in eine Moschee gehen, wenn man Zeit hat und keine Arbeit. Wenn man arbeitet oder keine Zeit hat, dann darf man so in der Arbeitsstelle beten, wenn Arbeitsgeber tolerant und es erlaubt. Wenn nicht, dann darf man zu Hause die Gebetezeiten spät abends nachholen, wenn man wieder zurück nach Hause. Die 5. Säule des Islam fehlt noch. Da geht es um das Abgeben an und das Teilen mit armen Menschen. Diese Almose, das ist der 2,5% von dem Geld in einer Konto, das wir für ein ganzes Jahr nicht benutzt haben. Lass uns sagen, dann müssen wir von diesem Geld 2,5% den Armen direkt geben. Ein Imam ist vergleichbar mit einem Pfarrer. Er hat den Islam studiert und kennt alle Suren. Das sind die einzelnen Kapitel des Koran, der muslimischen Bibel. Der Imam ruft die Menschen 5-mal am Tag zum Gebet auf. Das wird in den ganzen arabischen Ländern denselben Text gesprochen, dass die Leute in die Moschee gehen. Die sagen immer bei diesem Aufruf, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah ist der Größte. Ashhadu an la ilaha illallah, ich bekenne, dass es nur einen Gott gibt. Ashhadu anna Muhammadun Rasulullah, ich bekenne, dass es Muhammad Prophet des Gottes ist. Hayya ala salah, komm zum Beten. Hayya ala al-Falah, komm zu dem richtigen Weg. Dieser Text seit der Zeit des Propheten Muhammad. Es wird so gesprochen, seit der Zeit des Propheten Muhammad bis heute. Die Gotteshäuser der Moslems heißen Moscheen. Die gibt es bei uns auch. Habt ihr bestimmt schon gesehen. Manchmal haben sie orientalische Kuppeln, manchmal sind sie ganz normale Häuser. Immer aber findet man irgendwo einen Halbmond. So wie man auf unseren Kirchen immer irgendwo ein Kreuz findet. Innerhalb der Moschee gibt es einige Regeln. Zum Beispiel müssen alle Besucher ihre Schuhe ausziehen, bevor sie die Moschee betreten. Und, ganz wichtig, alle Gebete werden in Richtung Osten gesprochen, nach Mekka sozusagen. Durch ganz Ägypten und also auch durch Kairo fließt ein mächtiger Fluss, der Nil. Und weil Ägypten hauptsächlich aus Wüste besteht, war der Nil überlebenswichtig. Schon vom Flugzeug aus kann man seinen Lauf gut erkennen, denn an seinen Ufern ist es grün und fruchtbar. Der Nil entspringt in Ruanda und mündet ins Mittelmeer. Die Strecke, die er dabei zurücklegt, beträgt 6.671 Kilometer, davon 1.550 in Ägypten. Damit ist er nach dem Amazonas der zweitlängste Fluss der Erde. Erst durch den Nil wurde die Hochkultur des alten Ägyptens überhaupt möglich. Denn ohne ihn wäre das Land eine einzige große Wüste. Einmal im Jahr überschwemmte der Nil das Land und hinterließ dabei fruchtbaren dunklen Schlamm. Idealer Dünger zum Anbau von Getreide. Auch für den Transport von Gütern ist der Nil wichtig. Schon das Holz und die Steinblöcke für den Bau der Pyramiden wurden auf dem Fluss transportiert. Früher, zur Zeit der Pharaonen, haben im Nil auch Krokodile gelebt. Und natürlich Nilpferde. Die gibt es heute nur noch im Zoo. Aber ihr Name stammt wohl aus Ägypten. Krokodile gibt es hier noch. Sehr große und gefährliche sind das. Und sie leben ausschließlich im Assuan-Stausee. Assuan-Staudamm. Erbaut zwischen 1960 und 1971. Die Staumauer hat eine Höhe von 112 Metern und ist 3,5 Kilometer lang. Sie staut das Wasser des Nil zu einem riesigen See auf. Er dient vor allem als Wasserreservoir Ägyptens, aber auch zur Energiegewinnung. Es gab aber auch Probleme, denn fast 100.000 Menschen mussten ihre Dörfer verlassen und wurden umgesiedelt, um Platz zu machen für den Stausee. Auf dem Teil des Nils, der durch Kairo fließt, merkt man davon allerdings nichts. Hier und in Luxor liegen moderne Kreuzfahrtschiffe, auf denen man eine Nilkreuzfahrt bis eben nach Assuan machen kann. Moses hat uns auf eine Fahrt mit einer Falukka mitgenommen. Das ist ein Schiff, das aussieht wie die Schiffe zur Zeit der Pharaonen. Es hat ein großes Segel und manche moderneren zum Glück auch einen Motor. Der Junge, der die Falukka steuert, heißt Baharia. Er lebt mit seiner ganzen Familie auf einer Insel mitten im Nil. Also er sagt, er hat mehrere Namen. Heißt es Jakob-Insel zwischen den beiden Flüssen. Ungefähr 50.000 Menschen leben auf dieser Insel. Es gibt Geschäfte und alles, was man so zum Leben braucht. Elektrischen Strom und fließendes Wasser aber gibt es nicht. In Ägypten gibt es viele arme Menschen. So arm, dass sie ihre Kinder nicht mal zur Schule schicken können. Viele dieser Kinder müssen von klein an arbeiten und so dabei helfen, die Familie zu ernähren. Das heißt, kein Gameboy, kein Fahrrad, kein Computer, keine Ferien, kein Urlaub. Er sagt, er hat kein Hobby, weil er keine Zeit hat. Er muss sehr viel arbeiten, weil er seine Familie unterstützen muss. Er hat 4 Mädchen, 3 sind beim Heiraten jetzt. Da muss er helfen, damit sie was wichtig für ihre Wohnungen kaufen können. Moses hat auch hier wieder als Übersetzer geholfen. Hat Baharia auch schon andere Arbeiten gehabt? Er sagt, er hat sehr viele Sachen gemacht, um Geld zu verdienen. Da hat er als Mechaniker gearbeitet. Hat er als Tagelöhner gearbeitet? Hat er Er hat so viel gemacht, aber alles, was er gemacht hat, das waren nur die ersten Schritte, dass er seinen Weg nehmen als Bootfahrer. Es ist gut zu wissen, dass man sich in Ägypten auch auf Englisch verständigen kann. In Ägypten ist es übrigens üblich, für kleine Hilfeleistungen ein Trinkgeld zu geben, den Bakschisch. Also zum Beispiel dem Boy, der die Koffer ins Hotelzimmer bringt, dem Schuhputzer, dem Autoscheibenputzer und so weiter. Oft ist es so, dass die Leute, die diese Jobs machen, nur das verdienen, was sie als Bakschisch kriegen. Natürlich waren wir in Kairo auch in einem Souk, einem Bazar. Da kriegt man einen ganz typischen Eindruck vom Orient. Man bewegt sich durch die sehr engen Gässchen inmitten von fremdartigen Gerüchen. Händler sprechen einen an und man kann mit ihnen um die Preise feilschen. Und es gibt vieles zu kaufen, was man noch nie gesehen hat. So wie bei uns gibt es auch in Ägypten Comics. Eine der bekanntesten und ältesten Figuren ist der Bauer Guha. Jede Woche erscheint ein neues Heft. Die Geschichten drehen sich immer um Guhas Erlebnisse und die sind natürlich in den meisten Fällen komisch. Die Geschichte von Guha und dem dummen Einbrecher. Nach einem arbeitsreichen Tag hatten sich Guha und seine Frau früh zu Bett gelegt und waren auch bald eingeschlafen. Mitten in der Nacht wurden sie jedoch von verdächtigen Geräuschen geweckt. Über ihnen, auf dem Dach ihres Hauses, schlich offensichtlich jemand herum. Das konnte nur ein Einbrecher sein. Guhas Frau, die von Natur aus schlechte Nerven hatte, wurde leichenblass und flüsterte ihrem Mann immer wieder zu: Was sollen wir denn jetzt tun? Was sollen wir denn jetzt tun? Er wird uns allen beiden... Na, du weißt schon. Dabei machte sie ein beredtes Zeichen, das so viel bedeutete wie die Kehle durchschneiden. Doch Kuha ließ sich nicht so schnell erschrecken. Ihm war noch immer irgendein Ausweg eingefallen, so auch diesmal. Er sagte zu seiner Frau, du sagst mir jetzt ganz laut, also so, dass der Einbrecher es hören kann, wie froh du bist, dass ich ein so geschickter Räuber bin, der so viele unbemerkte Beutezüge begeht und dabei nie erwischt wird. Und dann frage mich, wie ich das denn anstelle. Kuhas Frau glaubte, jetzt sei ihr Mann aus Schreck übergeschnappt und zischelte, aber was soll denn der Blödsinn? Du bist doch gar kein Räuber, um Gottes Willen, das fehlte gerade noch. Aber Guha sah sie ganz streng an, wie es wirklich nur selten geschah, und da wusste sie, es wäre besser, sie täte wie befohlen. Also fragte sie ihn, und er antwortete ihr daraufhin Folgendes. Ach, meine Liebe, nichts leichter als das. Ich habe immer auf dem Dach stehend gewartet, bis der Mond aufgegangen war. Dann habe ich eine Zauberformel gesprochen und mich dann an den Strahlen des Mondlichtes festgehalten und abgeseilt. Und so ist es mir ganz leicht gelungen, unbemerkt in die Häuser anderer Menschen einzubrechen und deren Schätze zu stehlen. Der Räuber auf dem Dach hörte diese Geschichte und lachte sich ins Fäustchen. Er konnte es gar nicht glauben, dass die Leute ihm genau das erzählten, was er wissen wollte. Kurz darauf hörten Guha und seine Frau einen lauten Schrei und großes Gepolter. Dann nur noch ein leises Jammern. Der dreiste Einbrecher war vom Dach gefallen und hatte sich wohl einige Knochen gebrochen, weil er Guhas Geschichte vom Mondstrahl geglaubt hatte. So war es Guha wieder einmal gelungen, seinen Gegner auszutricksen. Diese Geschichte hat Moses Frau vorgelesen. Sie kommt aus Syrien, einem arabisch sprechenden Nachbarland Ägyptens. So, jetzt wisst ihr, dass man in Ägypten vieles sehen und unternehmen kann. Man kann erkunden, wie die Menschen hier vor 5000 Jahren gelebt haben, auf dem Nil eine Bootsfahrt unternehmen und viele Tempel und Pyramiden besichtigen. Man kann aber auch einfach nur am Strand liegen oder tauchen gehen. Es ist schwer, sich zu entscheiden. Moses, unser ägyptischer Freund und Reiseleiter, soll das letzte Wort haben. Zuerst, ich möchte mich zuerst Tschüss sagen. Und ich hoffe, wenn ihr das alles gehört habt über Ägypten, wenn ihr diese Teile von meinem Buch mal gelesen habt oder gehört habt, dass ihr davon so glücklich und auch das alles so anregt, dass ihr mal nach Ägypten kommt. Ihr seid alle eingeladen, Ägypten zu besuchen. Herzlich willkommen und auf Wiedersehen. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Das Buch, das Moses geschrieben hat und in dem man die ägyptische Schöpfungsgeschichte nachlesen kann, heißt »Die Tränen der Isis«. Wer Näheres darüber wissen will, schickt einfach eine Mail an kinderprogramme@swr.de oder eine Anfrage mit der Post an SWR Kinderprogramme 70 150 Stuttgart. Also, entweder nachschauen unter www.kinderdschungel.de oder einen Brief an SWR Kinderprogramme 70 150 Stuttgart. Götter, Mumien und Pharaonen. Eine Märchenreise ins alte Ägypten. Eine Sendung von Elisabeth Findeis und Günther Maurer. Es sprachen Elisabeth Findeis, Anne Diemer, Wolfgang Klar und Michael Speer. Ton und Technik Burkhard Pitzer-Landeck und Renate Tiffert. Regie Günther Maurer. Redaktion Elisabeth Arzberger. Eine Produktion des SWR 2006. SWR 2 Nachrichten.